ARD. Per Anhalter ins All. Von Douglas Adams und John Lloyd. Der sechste Teil. Die Erde hat uns wieder. Regie: Ernst Wendt. Die Geschichte jeder einigermaßen wichtigen galaktischen Zivilisation vollzieht sich in drei klar und deutlich voneinander getrennten Phasen. Erstens das Überleben, zweitens die Neugier und drittens der Snobismus. Allgemein auch als die Wie-, Warum- und Wo-Phasen bekannt. Zum Beispiel fragen wir in der ersten Phase, wie kriegen wir was zu essen, in der zweiten, warum essen wir und in der dritten, wo gibt's die frischesten Austern. Auch die Geschichte des Krieges ist ähnlich unterteilt. Hier heißen die Phasen Vergeltung, Präventivschlag und Diplomatie. In der Vergeltungsphase heißt es, ich bringe dich um, weil du meinen Bruder umgebracht hast. In der Präventivphase, ich bringe dich um, weil ich auch deinen Bruder umgebracht habe. Und in der Diplomatie, ich bringe meinen Bruder um und anschließend dich und dann stelle ich es so hin, als wäre es dein Bruder gewesen. Der Erdling Arthur Dent, für den das alles nur von theoretischem Interesse sein kann, weil sein einziger Bruder vor langer, langer Zeit von einem Okapi totgenuckelt wurde, ist unterdessen drauf und dran, mitten in einen wirklichen intergalaktischen Krieg zu geraten. Und das vor allem deshalb, weil das Raumschiff, das er und seine Freunde fahrlässigerweise aus dem Parkhaus des Restaurants am Ende des Universums gestohlen haben, inzwischen per Selbststeuerung in die Zeit und an den Ort zurückgekehrt ist, wo es hingehört. Die angestammte Zeit des Raumschiffs ist der Augenblick unmittelbar vor dem massiven Angriff auf eine völlig fremde Galaxis. Sein angestammter Ort ist die Spitze einer Flotte von 100.000 waffenstarrenden schwarzen Kampfraumschiffen. Daher fragt Arthur seinen Freund Ford. Du meinst, das Raumschiff, das wir uns geklaut haben, ist das Flaggschiff des Admirals? Es scheint so. Vielleicht sollten wir sie einfach fragen, ob sie es wiederhaben wollen. Ich denke, werden wir uns einigermaßen höflich in dieser Angelegenheit verhalten, dann werden sie... Ja, dann lassen Sie uns vielleicht nur ein ganz klein wenig angetötet laufen. Na ja, okay. Aber das ist immer noch besser als... Das ist überhaupt nicht besser, als irgendwas ist das. Der Monitor hier blinkert. Er wartet auf Befehle. Verdammte Foto. Na, befehl ihm doch, er soll abhauen. Du musst einfach den dicken Max markieren, Safe. Nee, ich soll den dicken Max markieren? Na klar, setz dich hin und mach einfach was. Keine Sorge, wir verstecken uns direkt hinter dir. Ford, das war aber deine Idee, ja, ne? Ja, jetzt setz dich dort hin und mach mal den Star. Also als Star würde ich mich jetzt dubeln lassen. Agunenon, Unterflottenkommandant. Meldet sich aus dem Vize-Raumschiff. Hi. Unterflottenkommandant. Guten Abend, Admiral. Bitte? Ich hoffe, Sie haben angenehm gespeist. Es war sehr schön. Danke. Sehr erfreut, das zu hören, Sir. Stehen jetzt in Kampfbereitschaft, Phase Gelb. Angriffsformation in Identitäten, 7 Minuten von Zielgalaxis entfernt. Erwarte Ihre Befehle. Fantastisch, sehr gut. Bleiben Sie mit mir in Verbindung, Unterflottenkommandant. Danke, Sir. Sir? Was? Mir gefällt Ihre Aufmachung, Sir. Sehr schön. Hey, das ist auch wirklich sehr merkwürdig. Er hat wirklich angenommen, dass du der Admiral bist. Cool, wirklich sehr cool. Von einfach so zu tun, als wärst du der Admiral. Ja, irre. Aber hör mal, du dusseliger Weltraumfreak. Ich habe ja gar nicht so getan, als wäre ich der Admiral. Aus irgendeinem Grund hat er das einfach angenommen. Vielleicht siehst du so aus wie der Admiral oder irgend sowas. Oder so ähnlich wie der Unterflottenkommandant. Wieso? Wie sah er denn aus? Wir haben den Monitor gar nicht sehen können. Also, er war ein ausgewachsener Leopard, okay? Ihr wisst schon, so einer mit Sonnenbrille, leichtem Einsatz, Raumanzug, der Reißverschluss bis zum Nabel offen, braune Strandmukassins, halt der ganze übliche Moderummel. Na schön, und wie sah er nun wirklich aus? Das ist mein Ernst. Und, hör mal, ganz egal, wie der Admiral aussieht, der sich so schnieke Leoparden als Unterflottenkommandanten hält. Ich bin es nicht, mein Lieber. Aber warum dachte er, dass du der Admiral bist? Naja, vielleicht haben Leoparden einfach ein ganz schlechtes Gedächtnis für Gesichter. Haha, sehr nett. Es muss viel einfacher sein. Ganz offensichtlich stimmt mit dem Monitor irgendwas nicht. Ich meine, vielleicht funktioniert er nur in einer Richtung. Mach doch mal eben Platz, Effert. Ich möchte ihn mir mal ansehen. Nein. Ausgeschlossen, das kann nicht sein. Ihr habt ja gehört, was der kapitale Kater gesagt hat, nämlich, dass ihm meine Aufmachung gefällt. Also muss er mich gesehen haben. Vielleicht hat er einfach keinen Geschmack. Sag mal, Frau, du möchtest wohl, dass ich dir außerhalb des Raumschiffs was zu tun gebe. Der Monitor ist wieder an. Verdammt. Seyfert, schnell wieder zurück in den Sessel. Trillian, komm hierher. Zu spät, verschwindet. Für wen zum Teufel soll sie denn nun gehalten werden? Für eine gute Freundin nehme ich an. Unterflottenkommandant meldet sich zur Stelle. Kampfphase Rotbraun. 6 Minuten von Zielgalaxis entfernt. Oh. Und, Admiral? Ja? Ihr Putz gefällt mir. Noch besser als das letzte Mal. Oh, danke. Junge, Junge, Junge, das wird ja mal merkwürdiger. Großer Gott! Was ist denn Trillian? Habt ihr das gesehen? Du hattest doch gesagt, er ist ein Leopard. Das jetzt hat sich aber anders angehört. Na, hat er denn auch anders ausgesehen? Ja, er war gar kein Leopard. Eher sowas wie, ich würde sagen, ein Schuhkarton. Ein Schuhkarton? Ja, mit Fußballschuhen Größe 42 drin. Ein Schuhkarton mit Fußballschuhen Größe 42 drin? Hör mal, Schimpanselein, was glaubst du eigentlich, was das hier ist? Diktierübung in der Clipschule? Ich habe mich ja bloß gewundert, wieso Trillian wusste, dass die Fußballschuhe Größe 42 war. Trillian, willst du uns im Ernst weismachen, dass du dich eben mit einem Schuhkarton unterhalten hast? Ja. Und er, sie, es... Sie alle. Dachten, dass du ebenfalls der Admiral bist? Ja, das habt ihr doch gehört. Was sind die? Total bescheuert. Ich glaube, sie sind eher sehr gerissen. Sie wollen uns völlig durcheinander bringen. Ich glaube nicht, dass sie sehr gerissen sind. Es gibt nur einen einzigen im Umkreis von 30 Parsecs, der so intelligent ist wie ich. Und das bin ich. Mein Gott, Marvin, ist das alles, was du uns mitzuteilen hast? Ja. Und dann habe ich noch diese furchtbaren Schmerzen in allen Dioden, die ganze linke Seite runter. Interessiert euch das überhaupt? Nein! Das dachte ich mir doch. Wie heißt der Unterflottenkommandant gleich noch? Hagunenon. Warum schlagen wir nicht einfach im Buch nach? In welchem Buch denn? Per Anhalter ins All. Nun denn, die Hagunenons, wie man sie korrekt ausspricht, die Hagunenons von Vicissitus 3, haben die nervösesten Chromosomen aller Lebensformen in der Galaxis. Während die meisten Rassen genug damit zu tun haben, sich langsam und vorsichtig über Tausende von Generationen fortzuentwickeln, dort mal eine nicht mehr benötigte Greifzehe weglassen und hier mal ängstlich ein zweites Nasenloch riskieren, wären die Hagunenons für Charles Darwin genau das, was ein Haufen arcturanischer Zwergäpfel für Sir Isaac Newton gewesen wäre. Ihre Genstruktur, die auf dem vierfach stirrierten Oktohelix beruht, ist dermaßen unbeständig, dass die Hagunenons ihre Grundgestalt nicht nur nicht an ihre Kinder weitervererben, sondern sich ziemlich häufig schon allein beim Mittagessen mehrere Male fortentwickeln. Das aber tun sie mit einer Hemmungslosigkeit, dass wenn sie am Tisch sitzen und ihr Kaffeelöffel liegt ihnen zu weit weg, sie sich ohne Zögern in etwas mit viel längeren Armen verwandeln, das dann aber möglicherweise völlig außerstande ist, Kaffee zu trinken. Das ruft ganz logisch das Gefühl grässlicher, persönlicher Unsicherheit und eifersüchtige Empörung über alle beständigen Lebensformen hervor, die sie dreckige, faulige, stinkige Gleichlinge nennen. Sie rechtfertigen diese Einstellung mit der Behauptung, dass sie am eigenen Leibe erfahren hätten, wie das ist, wenn man praktisch alles sein kann, was einem nur einfällt. Und so sind sie natürlich sehr wohl in der Lage, die schlechtesten Seiten der anderen entsprechend zu würdigen. Diese Würdigung vollzieht sich normalerweise militärisch. und wird mit ausgesprochener Brutalität von den Geschützständen ihrer waffenstarrenden, chamäleonhaften Todesflottillen aus durchgeführt. Die Erfahrung hat gelehrt, dass man sich mit einem Hagunenon, wenn man ihn schon zu Gesicht bekommt, am erfolgreichsten auseinandersetzt, indem man so schnell wie möglich Leine zieht. Na, großartig. Fantastisch. Tausend Dank, Seyfried. Hey, guck mich doch nicht so blöd an. Wenn das stimmt, was das Buch sagt, dann ist ein Flaggschiff-Clown ein genauso großes Verbrechen wie das widerliche Delikt, geboren zu sein. Ja und? Was machen wir jetzt? Das Buch sagt abhauen, so schnell wie möglich abhauen. Wie kriegen wir die Automatiksteuerung auf unsere Seite? Vielleicht mit einer Schachtel Pralinen und ein bisschen Süßholz raspeln? Irgendeine Idee, Marvin? Ich an eurer Stelle wäre sehr deprimiert. Ja, gut, gut. Und du, Erdling? Ich schließe mich Marvin an. Na herrlich, ein toller Job ist das. Kindermädchen für einen Schimpanse leihen und eine 200 Pfund Dose Draht zu spielen. Irgendjemand muss doch eine Idee haben. Fort! Ich finde, dass die Aussicht zu sterben den Geist ganz entsetzlich lähmt. Passt mal auf! Mir fällt gerade was ein. Es gibt eine Chance. Eine Chance? Wie ich die Sache sehe, könnte man auch Strohhalme von dem Bootsdeck der sinkenden Titanic werfen. Nein, überleg doch mal. Der Unterflottenkommandant nimmt an, dass Seyfried und ich der Admiral sind. Nicht, weil wir gleich aussehen, sondern weil wir total verschieden aussehen. Und darum... Ja, natürlich, völlig klar. Ganz deiner Meinung. Der Witz, Seyfried, ist, dass jedes Mal, wenn der Stellvertretende auf dem Monitor erscheint, ein anderer in dem Sessel sitzen muss. Damit haben wir nur noch zwei Möglichkeiten, du und Marvin. Na, und was ist mit Arthur? Ja. Was? Dieser Herr natürlicher Affenauslese? Hör mal fort, wenn du die Möglichkeit hättest, dich zu allem, was dir möglich ist, zu entwickeln, würdest du dir dann ausgerechnet eine Affengestalt aussuchen, die allenfalls in den Augen der Yetis Gnade fand? Jetzt hör mal gut zu, du halbfertige Doppelkopfhydra. Hört auf damit, ihr beiden. Setz dich in den Sessel, Arthur. Außerdem haben wir mehr als nur zwei Chancen. Wenn der Unterflottenkommandant auch ein Schuhkarton sein kann, kann der Admiral alles sein. Ein Petroleumofen, ein Wasserbüffel, eine Anaconda oder... Na, grauenhaft. Ich werde mich schon mal nach dem Wasserbüffel umsehen. Trillian, guckst du mal, ob du den Bottich findest, in dem der Admiral seine Anacondas aufhebt? Das kann so sein, Seyfried. Er könnte aber auch leicht ganz was Alltägliches sein. Ein Schraubenzieher. Die Rolle Draht dort, der Sessel... Ja, aber der Sessel hier ist wirklich fabelhaft. Könnte für mich gemacht sein. Er hat nämlich zwei Kopfstützen. Habt ihr das schon gecheckt? Was? Diese beiden riesigen Pelzbuschel? Die sehen wirklich sehr drollig aus. Also ich finde ihn sehr unbequem. Für mich wäre was mit längeren Armlehnen besser. Das dann aber möglicherweise völlig außerstande ist, Kaffee zu trinken. Wie? Was hast du gesagt, Erdling? Hast du Kopfstützen gesagt, Seyfried? Für mich sehen sie ganz wie Augenbrauen aus. Oh Gott! Das darf doch nicht... Oh, der Sessel kratzt sich am Bein! Er hat bloß die ganze Zeit geschlafen! Arthur! Ja? Um Gottes Willen, komm sofort hierher. Jawohl. Erheb dich, wenn du schon auf einem Admiral sitzt. Er bewegt sich. Guck doch, guck, er fängt an, sich zu entwickeln. Der Sessel wird... Oh, nein! Verkriecht euch vor Schreck, Galapagos-Inseln. Schwerkraft. Du weißt, was das da ist. Lass mich raten. Grauenhaft, stimmt's? Das ist der Doppelgänger des gefräßigen Plapperkäfers vom Tral. Oder ich bin eine vulkanische Großmutter. Der gefräßige Plapperkäfer von Tral? Ganz sicher? Oh ja, der da ist völlig sicher. Nur wir sind ziemlich in Gefahr. Wenn das der Admiral ist und er noch immer seinen Kaffee will, wird er bestimmt keine Kekse reintunken wollen. Schnell raus hier, um Gottes Willen. An Verständigungsbereitschaft zu sterben, ist nicht mein Bier. Schmeiß doch irgendwas nach dem Biester! Was soll ich denn machen? Den Tisch bei den Ohren nehmen? Oh, großer Gott, das ganze Raumschiff wird lebendig! Ja, und uns geht's an den Kragen! Der Aschenbecher hat sich gerade in eine Bottich voller Anacondas verwandelt! Sag ihm doch, wir erzählen es hin weiter, okay? Okay, lass mich los, du schmieriges Sofa! Oh, liebe Güte, und ich dachte immer, schöner Wohnen ist grauenhaft. Warte mal, hier ist eine ganze Dose Insektenvertilgungsmittel. Naja, das Zeug, das wie Bonbons hier rumliegt. Ich kapier nicht, was auf der Dose steht. Weiß doch alles nach ihm! Macht mich doch nicht lächerlich fort! Willst du mir sonst die Appetit machen? Zu spät! Zu spät! Alle Mann zu den Fluchtkapseln! Wir lachen! Wir lachen! Startknopf, Arthur. Gott sei Dank. Oh Gott, Ford. Guck doch bloß. Die andere Kapsel fehlt. Das Silo ist leer. Irgendjemand muss die Kapsel benutzt haben. Die anderen sitzen in der Falle. Es ist zu spät, Arthur. Wir können ihnen nicht helfen. Oh Gott. Die Kapsel fliegt nicht zurück. Was passiert, wenn ich auf diesen Knopf hier drücke? Mach's nicht. Ford Prefect und Arthur Dent hatten das Glück, dass ihre Kapsel mit der neuesten Erfindung der gegenwärtigen Raumfahrttechnik ausgerüstet war. Es handelt sich hierbei um den Fagilor-Känguru-Schnellortungsdrive, durch den ein Raumschiff ganz plötzlich das Gewebe des Raumzeitkontinuums durchstoßen und weit entfernt von seinem Ausgangspunkt landen kann. Das ist allerdings nur eine Vorrichtung für den Notfall. Außerdem hat man nur selten die Zeit zu planen, wo man landen wird. Mit Seyfert, Trillian und Marvin geschah indessen dieses. Ah! Pass auf! Ein Riesenarm saust herab und packt sie. Das Ungeheuer rollt die Augen. Die rot, grün und schließlich sowas wie lila-rosa werden. Es fährt sich mit der Zunge über die Lippen, zwinkert ein paar Mal, dann bemerkt es, dass ihm gerade wieder eingefallen ist, was 20 waagerechten galaktischen Kreuzworträtsel heute ist, und notiert sich im Geist, dass es das Wort eintragen wird, sobald es ein paar Minuten Zeit hat. Werde ich Zahnärztin bei Moby Dick. Sei still, Trillian Mädchen. Ich versuche mit Würde zu sterben. Ich versuche überhaupt zu sterben. Kein Problem. Nachdem der gefräßige Plapperkäfer sie alle gefressen hat, wenden wir uns wieder Arthur Dent und Ford Prefect zu. Wir sind wieder im normalen Raum angelangt. Ja, auf mich wirkt er nicht gerade sehr normal. Der Himmel ist gelb-grün mit blassrosa Sternen. Ja... Das ist komisch. Nein, ich glaube, wir haben uns in Wirklichkeit in einem anderen Raumschiff materialisiert. Oh, schon wieder Probleme. Na, wir werden sehen. Mal checken. Die Atmosphäre ist okay. Komm, wir steigen aus und sehen uns um. Es ist sehr still hier. Na, gehen wir mal einfach in die Richtung. Ja, fort. Ja? Sag mal, was ist mit den anderen? Arthur, das musst du lernen. Denn das hat sich in der ganzen Weltraumfahrerei eingebürgert. Wenn du dich von jemandem trennen musst, weißt du, mein Freund, dann kannst du daran nichts ändern. Lass es einfach geschehen und red nicht darüber. Okay? Was? Wirklich? Und dann besaufen wir uns bei der nächstbesten Gelegenheit. Du, da kommt jemand. Schnell verstecken. Hier durch diese Luke. Denke ich, dass am Universum irgendwas durch und durch kaputt ist. Hast du es auch schon bemerkt? Weißt du, wir verbringen so irre viel Zeit damit, uns andauernd hinter irgendwas zu verstecken. Ich meine, wenn man überlegt, dass das Universum unendlich ist, sollte es doch irgendwo ein Plätzchen geben, wo man in Ruhe und Frieden bleiben kann. Ich glaube beinahe, mit dem Raumschiff hier ist irgendwas verkehrt. Sieht wie ein Mausoleum aus. Stimmt. Lauter Sarkophage. So weit das Auge reicht. Grandios. Grandios. Was ist an toten Leuten so grandios, sag mal? Weiß ich auch nicht. Ja, lass uns doch mal gucken. Hier. An dem ist ein Schild. Oh, und was steht da drauf? Arche, Flotte... Holger Frickham, Schiff B, Deck 7, Telefondesinfizierer, zweite Klasse und die Seriennummer. Telefondesinfizierer? Ein toter Telefondesinfizierer? Ja, steht da drauf. Aber was macht er hier? Nicht viel, tot sein. Nein, ich meine, warum? Oh, großer Gott, das hier ist ein toter Friseur. Und das ein Werbeagent. Und hier ist ein Gebrauchtwagenhändler. Dritte Klasse. Und ein Digitaluhrenhersteller. Sind das alles richtige Särge? Sie sind eiskalt. Halt! Bleibt stehen, wo ihr seid. Hände hoch und langsam umdrehen. Hallo. Warum freut sich eigentlich nie jemand, wenn er uns sieht? Kommandant? Ja, Nummer 1. Ich habe gerade sowas wie eine Meldung von Nummer 2 erhalten. Ach du liebe Güte. Er brüllte irgendwas, so als hätte er Gefangene gemacht, ja. Naja, vielleicht macht ihn das für eine Weile froh. Er hat ja immer welche haben wollen. Kommandant, Sir! Hallo. Nummer 2, geht's gut? Ich bringe Ihnen die Gefangenen, die ich im Tiefkühldeck 7 gefunden habe, Sir. Hallo. Entschuldigt bitte, dass ich nicht aufstehe. Ich nehme nur schnell ein Bad. Tja, Gin Tonic für alle. Guck doch mal im Kühlschrank nach, Nummer 1. Ja. Kommandant, Sir! Wollen Sie die Gefangene nicht verhören, Sir? Verhören Nummer zwei? Ja, Sir. Foltern, Sir. Ihnen Streichhölzer unter die Fingernägel stecken, brennende Zigaretten auf der Haut ausdrücken, Sir. Ja, warum um alles auf der Welt sollte ich das tun? Um Sie zum Reden zu bringen. Um rauszufinden, warum Sie hierher gekommen sind, Sir. Nein. Ich nehme an, Sie sind einfach auf den Gin Tonic vorbeigekommen. Habe ich recht? Aber, Sir, Sie sind meine Gefangenen. Darf ich Sie nicht ein ganz klein bisschen verhören? Na schön, also frag Sie halt, was Sie trinken möchten. Danke, Sir. Okay, ihr Dreckskerle, ihr Würmer! Nummer sachte, Nummer zwei. Was wollt ihr trinken? Gin Tonic klingt sehr angenehm, finde ich. Arthur? Bitte? Oh ja, Gin Tonic. Mit Eis oder ohne? Bitte mit. Zitrone? Bitte, ja. Und hätten Sie vielleicht ein paar von diesen Plätzchen? Sie wissen schon, diese Käse... Hier stelle ich die Frage! Nummer zwei? Sir! Verdufte bitte, ja, sei so nett. Also ich versuche mich gerade im Bad hier ein bisschen zu entspannen. Sir, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie jetzt schon über 3 Jahre im Badewasser sitzen? Ja? Na ja... In einem Beruf wie meinem braucht man eben reichlich Entspannung. Was um Himmels Willen geht hier vor? Dürfte ich Sie fragen, was eigentlich wirklich Ihre Aufgabe ist, Sir? Die Drinks. Oh, danke. Danke sehr. Ich meine, nicht wahr? Die Leichen waren ja einfach nicht zu übersehen. Was, die Leichen? Naja, ich meine, ich fand das schrecklich traurig, all die toten Telefondesinfizierer und Werbeagenten, nicht wahr? Dort in dem Laden. Na, die sind doch nicht tot, großer Gott, nein. Die sind bloß ein bisschen tiefgekühlt. Die werden wieder zum Leben erweckt. Naja, das ist ja noch trauriger. Ich meine, was um alles in der Welt soll man mit all diesen Leuten anfangen? Sie wollen damit wirklich sagen, Sie hätten einen ganzen Frachtraum voller tiefgekühlter Friseure? Ja, Millionen. Friseure, frustrierte Fernsehproduzenten, Versicherungsagenten, Personalchefs, Sicherheitsbeamte, Werbemanager, wer zählt sie alle, nennt die Namen. Ja, wir werden einen anderen Planeten mit ihnen besiedeln. Was? Das ist aufregend, gell? Was mit all den Leuten? Nein, versteht mich nicht falsch. Wir sind nur eins von den Schiffen der Archenflotte. Wir sind die Arche B, nicht wahr? Entschuldigt, dürfte ich euch gerade mal bitten, ein bisschen heißes Wasser nachlaufen zu lassen? Ja. Oh, danke. Drinks gießt ihr euch natürlich selber ein. Danke. Was ist eine Arche B? Oh, was? Also, wir hatten da ein Problem. Unser Planet sollte untergehen. Untergehen? Ja, genau. Also, dachte jeder, dann packen wir eben die ganze Bevölkerung in ein paar riesige Raumschiffe. Und lassen uns auf einem anderen Planeten nieder. Sie meinen einen, der nicht gleich untergeht? Genau. Also beschloss man, 3 Raumschiffe zu bauen. 3 Raumarchen. Ich langweile euch doch nicht etwa? Hm? Nein. Das ist sehr spannend. Ach, das ist so wunderbar, wenn man so ein bisschen Abwechslung beim Plaudern hat. Bei einer so langen Reise redet man irgendwann einfach nur noch mit sich selber. Das ist auf die Dauer furchtbar öde, weil man die halbe Zeit schon weiß, was man als nächstes sagt. Nur die halbe Zeit? Ja, ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Naja, egal. Habe ich denn meine Seife? Ja. So, also die Überlegung war, in das erste Schiff, Arche A, kommen all die genialen Führungspersönlichkeiten, die Wissenschaftler, nicht? Die bedeutenden Künstler, nicht? Ich meine, all die großen Macher. Und in das dritte Schiff, die Arche C, alle Leute, die ganze Arbeit machen. Und schließlich in die Arche B, das sind wir, alle anderen, das Dienstleistungsgewerbe, nicht wahr? Wir wurden als Erste losgeschickt. Was war denn mit Ihrem Planeten nicht in Ordnung? Ach, der sollte untergehen, wie ich bereits sagte. Anscheinend sollte er mit der Sonne zusammenstoßen oder... Gott, oder sollte der Mond mit uns zusammenstoßen? Ich dachte immer, unser Planet sollte wegen eines Defekts im vulkanischen System explodieren. Ja? Und wenn das nicht, dann sollte er nächstens von einem Riesenschwarm 3,50 Meter großer Piranha-Bienen überfallen werden. Ich habe was ganz anderes gehört. Kurz bevor wir abflogen, schwor mein Kompaniechef Stein und Bein, der ganze Planet wird von einer enormen Sternenziege aufgefressen. Ach, wirklich? Ja, Und er hoffte bloß, sein Raumschiff wird noch rechtzeitig fertig. Ja, aber auf alle Fälle habt ihr dafür gesorgt, dass ihr als Erste fliegt, nicht? Ja, ja. Also, alle sagten, sehr umsichtig fand ich, es ist doch sehr wichtig für die allgemeine Moral, wenn man das Gefühl hat, man kommt auf einen Planeten, wo man sich darauf verlassen kann, dass ein anständiger Haarschnitt und saubere Telefone garantiert sind. Ne? Oh, ja, ja. Das verstehe ich. Das ist sehr wichtig. Ach ja? Und die anderen Schiffe sind euch doch dann gefolgt. Ja, also das ist ja sehr komisch, dass du darauf zu sprechen kommst. Eigenartigerweise haben wir keinen Pieps mehr von ihnen gehört, seit wir vor 5 Jahren losgeflogen sind. Oh Gott, sie werden irgendwo hinter uns sein. Ne? Natürlich nur, wenn diese Sternenziege sie nicht gefressen hat. Ach Gott, ja, diese Ziege. Das ist ja nun wirklich seltsam. Das war jetzt, wo ich die ganze Sache zum ersten Mal jemand anderem erzähle. Also ich meine, kommt dir das auch so merkwürdig vor, Nummer 1? Na, egal. Hm? Sicher haben Sie noch allerlei auf Lager, worüber Sie plaudern können. Jedenfalls vielen Dank für die Drinks. Und wenn Sie uns bei der nächsten Gelegenheit, also beim nächsten Planeten irgendwie absetzen könnten. Ja, also das ist ein bisschen schwierig, versteht ihr? Unser Flugbahn-Dingsbums ist im Voraus eingestellt worden, als wir Holger Frinkam verließen. Weil, ihr versteht, weil ich eigentlich im Rechnen nicht allzu gut bin. Sie wollen sagen, wir sitzen hier auf diesem Raumschiff fest? Ach du verdammter Mist, wann sollen Sie denn Ihren Zielplaneten erreichen? Ach, ich glaube, wir sind fast da, ja, ja. Ich glaube, jede Sekunde sind wir da. Ja, es ist wohl Zeit, dass ich aus der Badewanne steige. Ach Gott, ach, ich weiß nicht. Warum soll ich aufhören, wenn es gerade so schön ist? Wir werden also wirklich jeden Augenblick landen? Naja, also nicht eigentlich richtig landen. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, wurden wir so programmiert, dass wir mit dem Dingsplaneten zusammenkrachen. Zusammenkrachen? Ja, ja, das gehört wohl alles mit zum Plan, glaube ich. Es gibt einen ungemein einleuchtenden Grund dafür, wisst ihr. Aber ich komme im Augenblick einfach nicht drauf, was das war. Ihr seid wohl nichts als eine Fuhre komplett verrückter Badewannengammler. Genau das ist es. Das ist der Grund, warum... Oho! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Der Reiseführer per Anhalter ins All weiß über den Planeten Holger Frinkam Folgendes zu berichten. Holger Frinkam ist ein Planet mit einer altehrwürdigen und rätselhaften Geschichte, in der die allerrätselhaftesten Gestalten zweifellos die großen, kreisenden Dichter von Arium sind. Diese kreisenden Dichter lebten in entlegenen Gebirgstälern, wo sie kleinen Gruppen nichtsahnender Reisender auflauerten, sie einkreisten und mit Steinen beschmissen. Wenn die Reisenden dann riefen, sie sollten lieber verschwinden und noch ein paar Gedichte schreiben, anstatt den Leuten mit diesem blöden Steingeschmeißer auf die Nerven zu gehen, hörten die Dichter ganz plötzlich damit auf und sangen ihnen ein unglaublich langes und schönes Lied vor. Darin wiederum werden 5 weise Prinzen besungen, die sich einstmals aus der Stadt Basilian auf 4 Rossen auf den Weg machten. Der erste Teil des Liedes erzählt, wie diese Prinzen, die natürlich tapfer, edel und klug sind, weit weg in ferne Lande ziehen, gegen riesige Menschenfresser kämpfen, exotische Lebensweisheiten übernehmen, mit allen möglichen komischen Göttern Tee trinken und wunderschöne Ungeheuer aus den Fängen räuberischer Prinzessinnen erlösen, bis sie schließlich verkünden, sie hätten die Erleuchtung erlangt und ihre Wanderungen seien darum beendet. Der zweite und wesentlich längere Teil des Liedes erzählt dann ellenlang von dem Knatsch, der begann, als sie sich nicht einigen konnten, wer von ihnen zu Fuß zurückwandern muss. Natürlich dachte sich ein Nachfahre dieser exzentrischen Dichter die Gerüchte vom drohenden Untergang von Holger Frinkam aus. Die Gerüchte wollten wissen, dass 2 Drittel der Bevölkerung sich des 3. Drittels entledigten, nach Hause gingen, fröhlich und ausgelassen weiterlebten, bis sie plötzlich allesamt von einer bösartigen Seuche hingerafft wurden, die sie sich an einem nicht desinfizierten Telefon geholt hatten. In der Zwischenzeit sind Arthur Dent, Fort Prefect und das dritte Drittel der Bevölkerung von Holgafrinkam in die prähistorische Morgendämmerung eines kleinen blaugrünen Planeten eingetaucht. Der kleine blaugrüne Planet kreist um eine unbeachtete kleine gelbe Sonne und die gehört zu den Ausläufern des westlichen Spiralarms der Galaxis. Diese Ausläufer sind längst nicht mehr modern. Das ausgestoßene dritte Drittel von Holgafrinkam beruft zusammen mit Ford und Arthur nach einem Jahr oder so auf dem kleinen blaugrünen Planeten eine Versammlung ein. Es soll über die Lage beraten werden. Und die ist nicht gerade die beste. Alles mal herhören! Hallo, hallo! Hallo, können wir nicht wieder sowas wie ein bisschen Ordnung herstellen? Na, was meint denn nun die Versammlung? Ein Haarschnitt gefällig, Sir? Ach, nicht doch jetzt, ich sitze doch noch in der Badewanne. Hört doch mal zu! Haltet doch mal alle den Rand! Wir haben eine Entdeckung gemacht, was Wichtiges, Neues! Bitte, steht das auf der Tagesordnung? Ach, kommen Sie mir doch nicht damit! Tut mir leid, aber in meiner Eigenschaft als ausgebildeter Betriebswirt muss ich betonen, wie wichtig es ist, die Zusammensetzung des Ausschusses zu respektieren. Auf einem prähistorischen Planeten. Also wenden Sie sich gefälligst an den Vorsitzenden. Es gibt keinen Vorsitzenden. Da ist doch bloß ein Felsen. Dann nennen Sie ihn eben Vorsitzenden. Na, warum soll ich ihn denn nicht Felsen nennen? Also Sie haben offensichtlich keine Ahnung von moderner Betriebswirtschaft. Also Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wo zum Teufel Sie sich befinden. Also hört endlich mit eurem Gequassel auf, ihr beiden. Ich möchte einen Vorschlag auf den Tisch legen. Einen Vorschlag auf den Stein legen, meinst du? Danke. Ich habe bereits darauf hingewiesen. Nun hör doch mal zu. Ich möchte die 573. Versammlung des Ausschusses zur Besiedlung des Planeten Findelwudelwigs bitte zur Ordnung bringen. Ach, das hat doch alles keinen Zweck. 573 Ausschusssitzungen. Und ihr habt noch nicht einmal das Feuer entdeckt. Also bitte machen Sie sich mal die Mühe, einen Blick auf die Tagesordnung zu werfen, ja? Den Stein mit der Tagesordnung. Geh mir doch weg mit deinem komischen Stein, ja? Dann werden Sie sehen, dass wir heute einen Bericht des Friseurfeuerentwicklungsunterausschusses bekommen. Das bin ich. Ja, und wisst ihr auch, was Sie gemacht haben? Ihr habt ihnen zwei Stöckchen gegeben und die haben sie zu einer beschissenen Schere weiterentwickelt. So werdet ihr aussterben. Habt ihr das kapiert? Naja, Sie sind offenbar völlig naiv. Wenn Sie in der Absatzpolitik schon so lange tätig wären wie ich, dann wüssten Sie, dass ein neues Produkt erst eingehend erforscht werden muss, bevor es entwickelt werden kann. Zuerst müssen wir also herausfinden, was die Leute vom Feuer erwarten, was sie sich darunter vorstellen, wie sie sich dazu stellen. Ach, stecken Sie sich doch hinter den Spiegel. Genau, das sind die Dinge, die wir unbedingt wissen müssen. Wollen die Leute ein Feuer, das spiegelmäßig verwendbar ist? Und das Rad, was ist mit diesem Rad-Dingsbums? Das klingt nach einem wahnsinnig interessanten Projekt. Ja, schön. Da haben wir doch ein paar kleine Schwierigkeiten. So, Schwierigkeiten. Das Rad ist einfach die simpelste Konstruktion im ganzen Universum. Na schön, Herr Naseweiß. Wenn Sie so wahnsinnig klug sind, dann erzählen Sie uns doch mal, welche Farbe es haben sollte. Oh, allmächtiger Zarkuon. Hat denn überhaupt niemand was zustande gebracht? Ich würde das vielleicht nicht allzu sehr überstrapazieren. Wissen Sie, mit einer Gummiente ist man nie allein. Könnten wir jetzt bitte mal zur Steuerpolitik übergehen? Steuerpolitik? Woher wollt ihr Geld haben, wenn keiner von euch was produziert? Das wächst doch schließlich nicht auf Bäumen. Wenn Sie mich bitte ausreden ließen. Seit wir vor ein paar Wochen beschlossen haben, Blätter als gesetzliches Zahlungsmittel anzuerkennen, sind wir natürlich alle sehr schnell sehr reich geworden. Aber wir sind wegen der hohen Verfügbarkeitsrate von Blättern auch in ein kleines Inflationsproblem gerutscht. Das bedeutet, dass eine Erdnuss aus dem Raumschiff jetzt das Laub von drei größeren Laubwäldern kostet. Ja. Um also das Blatt als Zahlungsmittel wirksam aufzuwerten, werden wir eine umfassende Entlaubungskampagne einleiten und alle Wälder niederbrennen. Ja, ich denke, das ist ein sehr vernünftiger Schritt, nicht wahr? Ihr seid ja komplett verrückt. Ihr seid ja nichts weiter als ein Rudel Irrer. Es ist vielleicht jetzt mal am Platze zu fragen, was Sie die ganze Zeit eigentlich gemacht haben. Sie und diesen anderen Eindringlingen haben wir schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Selbstverständlich. Weil wir auf diesem Planeten herumgestreift sind und versucht haben, genaueres über ihn herauszukriegen. Einfach um eine kleine Theorie von mir zu überprüfen. Und was tut ihr inzwischen? Ihr macht aus lauter Dummheit die Wälder und die Höhlenbewohner und alles kaputt. Das hört sich aber nicht sehr produktiv an. Ich dachte, Sie... Na gut. Na gut, also die Neuigkeit. Es ist vollkommen egal, was ihr noch alle tun wollt. Ob ihr Wälder niederbrennt oder sonst was, es macht nicht im geringsten was aus. Eure Geschichte ist bereits geschrieben und liegt versiegelt in der Vergangenheit einer anderen Zeit. 2 Millionen Jahre habt ihr bekommen, mehr nicht. Am Ende dieser Zeit werdet ihr tot und vergangen sein. Und Gott sei Dank dafür. Denkt daran, 2 Millionen Jahre. Oh, das reicht ja noch gut für ein neues Bad. Reich mir doch jemand mal den Schwamm darüber. Zählt 10 Punkte. Außerdem liegt das Q auf einem Feld mit Verdreifachungswert. Also, tut mir leid, ich hab euch doch die Regeln genau erklärt. Nein, nein, nein. Also bitte leg sofort diesen Kieferknochen wieder hin. Na gut. Fangen wir nochmal von vorne an. Und konzentrier dich diesmal ein bisschen, Höli. Oh Gott, Arthur. Es ist alles zu spät. Oder zu früh. Was machst du denn da? Ich versuche den Höhlenmenschen Scrabble beizubringen. Mann, das ist vielleicht schwierig. Das Einzige, das sie sagen können, ist grunzen. Und das können Sie noch nicht mal buchstabieren. Würdest du mir bitte sagen, was du damit erreichen willst? Wir müssen Ihnen doch Impulse in Richtung Weiterentwicklung geben. Siehst du das nicht ein, Ford? Nein, Arthur. Zwecklos. Sieh doch den Tatsachen ins Gesicht. Die Höhlis sterben aus. Sie haben keine Zukunft mehr, seit wir mit dieser Meute da aufgekreuzt sind. Deren Zukunft ist gestrichen. Weg. Erledigt. Das Scrabbeln, Arthur. Scrabbeln bringt ihnen keine Zukunft. Aber wir müssen es. Um alles in der Welt, wir müssen es versuchen. Kannst du dir ausmalen, wie dieser Planet aussehen wird, wenn die Idioten in der Versammlung da drüben ihn machen? Wir brauchen uns das nicht auszumalen, Arthur. Finden wir uns damit ab. Wir wissen, wie dieser Planet aussieht. Wir haben es gesehen. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Ford, das gibt es doch nicht, dass wir nichts tun können. Wir können wirklich nichts tun, weil alles schon getan worden ist. Siehst du ein, mein Junge? Es gibt nichts, womit du sie ändern kannst. Die ganze Zukunft ist schon gewesen. Und alles bloß, weil wir mit diesen Leuten aus Holger Frinkam in ihrer Arche B hier gelandet sind. Ja. Armer alter Höli, für dich ist das Ganze ja nun wirklich die reine Zeitverschwendung, nicht? Ein Telefondesinfizierer hat dich aus der Evolution geschmissen. Tut mir leid für dich. Zeigt auf das Scrabble-Spiel. Ja, wahrscheinlich hat er wieder Zrzi gelegt, der arme Kerl. Nein, hat er nicht. Hey! Guck doch, da steht 42. Das Experiment. Das hat etwas mit dem Computerprogramm und Deep Thought zu tun. Weißt du noch? Die Frage der Fragen. Arthur, weißt du, was das bedeutet? Was denn? Es muss was schiefgelaufen sein. Wieso schiefgelaufen? Na, guck doch mal. Wenn das Programmiergrundsystem darauf eingerichtet war, die Entwicklung der Menschheit von den Höhlenmenschen an zu besorgen, und wir dann aber kamen und sie zum Aussterben brachten... Und tatsächlich für sie einsprangen. Ja, dann kam das Ganze total durcheinander. Wie wenn man Salz statt Zucker in den Kuchen tut. Ja. Dann ist also, was Marvin in meinen Gehirnströmen sah, in Wirklichkeit die falsche Frage. Ja, wahrscheinlich. Es könnte die richtige sein, aber es ist wahrscheinlich die falsche. Wenn wir nun herausbekommen, wie die Frage heißt. Naja, wie wär's? Sieh mal, wenn sie in meine Gehirnströme eingeprägt ist, ich aber nicht weiß, wie ich an sie rankommen soll, naja, wie wäre es denn, wenn wir irgendein Spiel, also einen Zufall zu Hilfe nehmen, der sich diesem Grundmuster entsprechend verhält? Nämlich? Zum Beispiel... Buchstaben aus dem Scrabble ziehen. Großartig. Ja. Das ist wirklich großartig, Arthur. Mach die Augen zu und zieh sie heraus. Was? Naja, die Buchstaben natürlich. Ach so. Los, das könnte was bringen, auch wenn es die falsche Antwort ist. Es könnte etwas Sinnvolles dabei herauskommen. Na gut, ich fang mal an zu ziehen. Ja. Somit. Los. So. W-A-S. Ja. Was? Moment. Noch ein paar. Ja. K-O-M-M-T. Ja. Kommt. Es funktioniert. Mann, das ist ja irre. Es klappt wirklich. D-A-B-E-I-D-A-B. Dabei. H-E-R-A-U-S. Heraus. Was kommt dabei heraus? Hier, Moment, weiter. Ja, W-E-N-N, ja. Wenn, M-A-N, wenn man, S-E-S-E-C-H-S, wenn man sechs. Na, so langsam ahne ich was Fürchterliches. Wenn man sechs. Weiter. M-I-T, mit N-E-U-N, neun, mit neun, M-A-L-N-I-M-M-T. Mal mit neun? Das darf doch nicht wahr sein. Doch, das war's. Sechs mal neun gleich 42. Da ist wirklich irgendwo was völlig durcheinander. Ich wusste es ja. Irgendwas mit dem Universum ist grundsätzlich kaputt. Schief gewickelt. Im Eimer. Ja, ich kann mich erinnern, dass du das gesagt hast. Ja, also lief das ganze Experiment von diesem Augenblick an in die falsche Richtung. Ja, und trotzdem könnte es die Frage sein. Ich meine... Sie passt genau zu der anderen Theorie. Die von der Maus. Maus? Ja, von der Maus. Welche war denn das? Erinnerst du dich nicht? Die Theorie, wonach das ganze Universum in Wirklichkeit von einem Rudel Irrer regiert wird. Die Maus, ja. Für mich hörte sich damals so an, als hätte die Maus sehr genau darüber nachgedacht. Ja. Wir werden es wohl nie erfahren. Nein, trotzdem ist das eine sehr intelligente Vermutung. Na, und was machen wir jetzt? Tja, ich glaube nicht, dass hier in allernächster Zukunft wieder mal ein Raumschiff landen wird. Ich würde also sagen, wir schlucken unseren Stolz runter und schleusen uns einfach in die Entwicklung des Menschen ein, hä? Ja, das machen wir. Ja, also... Genau. Genau. Übrigens könnte ich es ja so einrichten, dass ich selber einer meiner Vorfahren werde. Aber mir gefällt nicht einer aus dem ganzen Haufen. Ist ja keine so tolle Zukunft. Ich meine, nein. Das reine Überleben fürchte ich. Trotzdem ist es schade. Gerade jetzt ist der Planet so wunderschön. Ja, das ist er wirklich. Das satte Frühlingsgrün. Der silberschimmernde Fluss, der sich durch die Hügellandschaft schlängelt. Die brennenden Laubwälder. Ein schöner Planet, der in 2 Millionen Jahren, peng, von den Vogonen zerstört wird. Dazwischen liegt die ganze Geschichte der Menschheit eingeklemmt. Ich würde eigentlich ganz gern wissen, wohin die blödsinnige Hyperraumumgehungsstraße führen sollte. Zu nichts Wichtigem nehme ich an. Was für ein Leben so ein junger Planet noch vor sich hat. Naja, ein besseres als andere. Ich hab mal von einem Planeten in der 7. Dimension gelesen. Der wurde als Ball in einem intergalaktischen Billardturnier benutzt. Er plumpste in eines dieser schwarzen Löcher im All. Fazit! 10 Billionen Tote! Ja, Mann, das ist ja der totale Irrsinn. Ja, und dieser Irrsinn brachte bloß 30 Punkte. Wo hast du das denn gelesen? Ach, in irgendeinem Buch. Was war denn das für ein komisches Buch? Ja, per Anhalter ins All. Ach, ja, das... Das war der 6. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, den Arthur Dent, Markus Beusen, den Ford Prefect, Barbara Freier war unsere Trillian, Klaus Löwitsch war Seyfried Bibelbrox und Martin Florchinger, der Roboter Marvin, melancholisch wie immer. Der Raumschiffkommandant war Hans Korte. Die beiden Wachsoldaten Joachim Höppner und Ulf Schumacher. Ulf Wagner war der Friseur, Manfred Schott der Betriebswirt, Emily Reuer die Marketing-Spezialistin. Den Flottenkommandanten sprach Erik P. Kaspar. Der gefräßige Plapperkäfer von Tral war der gefräßige Plapperkäfer von Tral. Autor war neben Douglas Adams John Lloyd. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik Günter Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Die Musik komponierte Frank Duval, Regie führte Ernst Wendt. Und Natürlich war auch diesmal, na? Das kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel mit dabei. Mir hat's wirklich gefallen. Wo's metaphysisch war, war's besonders eindrucksvoll. Das war die letzte Folge. Noch mehr Hörspielserien und Podcasts sind immer in der App der ARD Audiothek verfügbar. Hier eine Empfehlung. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Da fallen mir gleich einige Stichworte ein, zum Beispiel KI. Oder Marsbesiedelung. Oder wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Wie wird die Gesellschaft mit dem Klimawandel fertig werden? Droht uns ein Atomkrieg? Vor über 50 Jahren haben sich einige AutorInnen diese Frage schon einmal gestellt. Denn zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1990er waren Zukunftsvisionen das Thema der Hörspielreihe Science Fiction als Radiospiel. In den Stücken ging es zum Beispiel um Waldsterben, um Gedankenkontrolle, die Bewohnbarkeit des Planeten, Unsterblichkeit und vieles mehr, was heute auch noch aktuell ist. Mein Name ist Isabella Herrmann, ich bin Politikwissenschaftlerin. Und ich bin Andreas Brandhorst, Schriftsteller. Und gemeinsam werden wir Ihnen über die nächsten Monate 50 Science-Fiction-Hörspiele des vergangenen Jahrhunderts neu präsentieren. Der Podcast Das war morgen startet am 7. Juni in der ARD-Audiothek.